Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Wie bereits angekündigt, es wird eine Wahlnachlese geben und hier ist sie, die Wahlnachlese. Glück auf. Esel. Mit mir am Mikrofon ist der Jörg Schönborn der Elite. Das Zeilenende. Ende. Und mit mir am Mikrofon. Und ich bin der Aushilfs-Jedi. Ich wollte gerade schon sagen, und ich bin die Sarah Maischberger für Arme. Ja. Selbst an Moderation. Es hat so ein bisschen, ich habe vor einiger Zeit im Zuge einer Recherche in so eine alte Folge Zimmerfrei reingeschaut und da war die Eröffnung, hatte immer eine ähnliche Dynamik. Ja, das Witzige war, dass natürlich Christine Westermann, in dem Fall wärst es ja in dem Fall du, ja. Christine Westermann immer Götz Alsmann ankündigen musste. Ja, sie hat dann gesagt, und Götz Alsmann. Und später dann hat sie dann Götzi Mausi gesagt. Ja, das Schöne ist, dass Götz Alsmann ja in dem Fall schon die Massen dann so dazu gebracht hat, dass sie jubeln, dass dieses und mit Götz Alsmann eigentlich sowieso doppelt und dreifach untergegangen ist. Aber du merkst schon, wir sind schon wieder bei anderen Themen als der Wahl. Wollen wir echt nicht über die Wahl reden? Ich habe versucht, Deutschland bei eBay Kleinanzeigen einzustellen und das Angebot ist abgelehnt worden, weil Nazi-Memorabilia verboten sind. Naja, sprechen wir doch einfach mal über das Wunderwerk Wahl. Fangen wir mit dem kleinsten, mit dem kleineren der beiden Bundesländer an. Sprechen wir über Thüringen. Thüringen, ja. Sprechen wir über Thüringen. Thüringen. Also wir können festhalten, dass die FDP wahrscheinlich bald gar keine Witze mehr von uns abbekommt, weil sie sowieso so irrelevant ist. Ja, sie haben es dieses Mal nur noch auf 1,1% geschafft. Also jeder hundertste Typ, der zur Wahl gegangen ist, wählt FDP. Mhm. Das sind Spurenelemente, oder? Das sind, ja, Spurenelemente. Wobei Spurenelemente sind, glaube ich, noch seltener. Das ist so der Anteil von krebserregenden Stoffen in Pommes vielleicht. Ja, ich hab letztens irgendwo noch, ich hab das Gesamtergebnis noch nicht so ganz gesehen und Wahlrecht.de hat es zum heutigen Tag noch nicht hier so komplett da liegen. Also das komplett volle Ergebnis, aber oder? Liegt es hier? Nee, liegt noch nicht hier. Aber tatsächlich, wahrscheinlich geht es irgendwo in amtliches, naja, egal. Es ist jedenfalls anzunehmen, dass es sogenannte Kleinst- und Splitterparteien gibt, die unter andere zusammengefasst sind, die wahrscheinlich mehr Stimmen als die FDP geholt haben. Ja, zum Beispiel die Partei hat, glaube ich, auch 1,2. Oder also, die Heimat oder sowas. Mit die Heimat müssen wir vorsichtig sein, genauso wie den Freien Sachsen. Da kommen wir aber nachher gleich noch dazu, wenn wir über Sachsen sprechen. Dann steigen wir aufwärts. Dann kommen schon die 3,2 für die Grünen in Thüringen. Ja. Man muss dazu sagen, die hatten davor 5,2. Immerhin 5,2, haben wir immerhin 2% verloren. Ja, gut, also ich glaube, die Grünen brauchen wir jetzt in Thüringen gerade sowieso nicht thematisieren, weil Thüringen hat andere Sorgen als Klimaprobleme. Ich würde sagen, das, was Thüringen hat, sind Klimaprobleme, aber anders als die Grünen das bearbeiten. gehen wir weiter. Die SPD mit 6,1. Ja, immerhin 6 Sitze. Es ist beeindruckend. Es ist erstaunlich. Ist. Ja. Dann die nächstgrößere Partei ist die Linke mit 13,1. wo jetzt alle von einem Erdrutsch sprechen, von 31 auf 13,1. Wenn man allerdings bedenkt, dass da einfach mal die BSW rausgeschnitten wurde, ja, es ist eigentlich gar nicht so ein Riesenverlust, weil wenn du 13,1 plus 15,8, dann merkst du, ja, das sind nur so 2-3%, die verloren haben. Ja. Es gibt halt Leute, die links waren und links, und es gibt halt Leute, die links waren und eigentlich den ganzen Puff wegen leicht rechter Tendenzen und irgendwelchen Protest gewählt haben, der nicht unbedingt mit der AfD zusammenhängen sollte. Ich würde das anders sehen. Ich würde sagen, es gibt ja immer diese Spekulation darüber, wie groß der Kandidatenbonus eines amtierenden Ministerpräsidenten ist bei einer Wahl. Ich sage, wir können ziemlich genau beziffern, dass der maximal 13,1% beträgt. Was man allerdings dazu sagen muss, und das ist tatsächlich noch ein Thema, durch diese Trennung von Links und BSW, durch diese Ausgründung von BSW, BSW hat natürlich sehr, sehr viele Populärlinke versucht mitzunehmen. Und dementsprechend hast du natürlich auch immer das Thema des Wahlkreiskandidaten. Und wenn dein Wahlkreiskandidat, der vorher bei der Linken war und jetzt bei der BSW, dann gehst du halt mit dem auch als Wähler. Und gerade bei dem Potenzial von 31%, das sie da bei der letzten Landtagswahl haben, da kannst du halt davon ausgehen, dass da halt auch einige dabei waren. Und du hast, also mit 31% hast du natürlich ein flächendeckendes Vertretensein der Linken im Land. Also es gab genügend Kandidaten, die irgendwo vor Ort waren und die man kannte und die aktiv waren. Wenn du jetzt so bedenkst, bei der SPD 6 Kandidaten, die jetzt reinkommen, oder die Grünen hatten 5 Sitze, da merkst du nicht, da merkst du den eigenen grünen Kandidaten vor Ort, merkst du da gar nicht. Aber bei ehemals 29 Leuten, die da saßen, bei 45 Wahlkreisen, da merkst du schon, dass jemand aktiv ist. Ja. Ja, da gab es eine gewisse Fläche, in der man Parteiarbeit machen konnte. Genau. Und wenn du bedenkst, die Linken hatten ja auch als Regierungspartei natürlich ein bisschen mehr, mehr Publicity, mehr Reichweite. Und wenn aber aus dieser Reichweite auf einen Schlag dann natürlich auch Leute ausscheiden und dann aber bei der BSW sitzen, die haben natürlich einen riesen Startvorteil, weil die quasi schon auf Strukturen setzen konnten, Wahlkreisbüros und. Genau, etwas, was der BSW genau aus diesem Grund im Westen sicherlich eher nicht gelingen wird, weil da einfach gar keine Struktur ist. Aber gut, aber wir haben sie jetzt schon erwähnt, sie wäre dann aufsteigend die nächste Partei mit 15,8%, das Bündnis Stalins Wächter, weil wir wollen ja keinen Personenkult in Deutschland. Ja, dann die CDU mit 23,6 und die AfD mit 32,8. Ja. Ja. Heißt, im Grunde, bei 88 Sitzen hast du 29 in der bürgerlichen Mitte. Also 23 plus 6 SPD und CDU sind zusammen bei 29 Sitzen. Die Grünen sind aus dem Landtag rausgeflogen. Das heißt, die bürgerliche Mitte ist gar nicht mehr vertreten. Ja, die Sozialdemokraten und die CDU sind irgendwie auch sowas Bürgerliches. Oh, ja, aber nicht Mitte. Ja, aber bürgerlich-konservativ. Als ich zuletzt nachgeschaut habe, wollten die das Asylrecht endgültig abschaffen. Das geht nicht mehr unter Mitte durch. Okay, klammern wir Friedrich Merz einfach mal aus. Was ist mit Carsten Linnemann? Na, ich sag ja, der ist auch nicht in Thüringen zum Glück. Was ist mit das Mario hat Thüringen Vogt? Nicht verdient. Also Fakt ist auf alle Fälle, das, was man so als die bürgerlichen Parteien sieht, also als diese Mitteparteien, oder wie es der Höckler sagt, Kartellparteien oder Altparteien. Ja, ja. Okay. Also bürgerliche Mitte lasse ich Ihnen durchgehen, wenn Sie akzeptieren, dass es Menschen gibt, die das Geschlecht nicht akzeptieren, was man ihnen so allgemein zuschreibt. Also als Selbstzuschreibung nehme ich das hin an dieser Stelle. Es ist in Ordnung. Gut, also das bürgerliche Lager, nennen wir es mal so. Ja, Lager klingt gut, weil im Lager sind auch immer Wegelagerer. Dann haben wir ja USPD, die ich jetzt als die Linken bezeichnen würde. Dann haben wir die Betonstalinisten. Das betonstalinistische Wählerverzeichnis. Auch sehr schön. Naja, ich muss ja immer staunen, wenn ich bedenke, dass Sarah Wagenknecht mal wirklich als klassische Betonstalinistin durch die Gegend rannte. Also, ja. Und dann hast du, wie gesagt, 27% quasi BSW Linke, 27 Sitze BSW Linke, die sie tatsächlich aber beide in die Waagschale werfen müssten, damit die CDU überhaupt eine Regierung zusammenbringen würde. Denn AfD und Linke zusammen haben 44 Sitze, AfD und BSW zusammen haben sogar noch mehr Sitze. Das heißt auf Deutsch, du brauchst, um überhaupt auf diese 45 Sitze zu kommen, alle Parteien außer der AfD. Ja. Oder natürlich die AfD und die BSW machen es zusammen. Das würde gnadenlos reichen. Die hätten nämlich 47 Sitze. Es ist also rein rechnerisch nichts möglich in Thüringen, wenn die CDU nicht über ihren Unvereinbarkeitsbeschluss hinweggeht, weil sie nur mit der Linken überhaupt an genügend Sitze kommt, um überhaupt eine Landesregierung zusammenzubekommen. Wenn das überhaupt der Anspruch ist. Also. Na, der Anspruch ist überhaupt eine Regierung, glaube ich, zustande zu bekommen. Und den hat sich ja Mario Vogt schon auf die Fahne geschrieben. Ja, gut, Mario Vogt kann sich viel auf die Fahne schreiben, wenn der Tag lang ist. Ich habe die Zahlen nicht mehr präsent, aber ich hatte es zufällig heute beim Vorbereiten durchgeklickt. Wen würden Sie lieber als Ministerpräsidenten haben? Stellt man ja gern die Frage. Und Dackel Bodo und sein Herrchen kommen immer noch auf 50% Zustimmungswerte tatsächlich. Und Mario Vogt ist tatsächlich unbeliebter als seinerzeit Mike Möhrchen, der beim letzten Mal für die CDU angetreten ist. Das muss man auch erstmal schaffen. Also von daher, also ich würde es Bodo Ramelow ja zutrauen, dass der sich jetzt an die Seite setzt und dem Kasper von der CDU dabei zuschaut, wie der sich einen abkaspert und dann sagt, ja gut, also wenn ihr es nicht hinbekommt, ich habe die letzten Jahre Minderheitsregierung geführt, ich mache jetzt auch hier allein linkes Kabinett. Ja, das ist übrigens die nächste Frage. Ich kenne die Landesverfassung von Thüringen leider nicht. In Sachsen habe ich so ein bisschen schon nachgeschaut, aber in Thüringen weiß ich es nicht. Bleibt er da nicht einfach nur geschäftsführend im Amt, bis ein neuer gewählt wird? Ja, ne? Er bleibt geschäftsführend im Amt, ja. Und in Thüringen reicht im letzten Wahlgang, wie uns Thorsten Kemmerich oder wie auch immer der mit Vornamen hieß, eindrucksvoll vorgeführt hat, die einfache Mehrheit der Stimmen im letzten Wahlgang. Ja, nee, das ist in jedem Landtag so. Das würde ich die Hand nicht für ins Feuer legen, weil ich nicht alle 16 Landesverfassungen kenne. Naja, doch, es sind glaube ich, immer zweimal die absolute Mehrheit und wenn es da nicht, dann gilt die einfache Mehrheit. Das hattest du ja auch bei... Das hattest du in NRW auch. Das hattest du auch bei Heide Simonis damals mit dem Heidemörder, als es dann Peter Harry Carstensen und sie pari pari auf gleiche Stimmen brachte. Ja, aber da bin ich mir gar nicht... Nee, ich glaube, da gab es nämlich keinen Wahlgang, wo die einfache Mehrheit reichte. Aber da bin ich mir nicht sicher. Wie gesagt, ich kenne nicht alle Landesverfassungen. In Bremen haben wir die Situation beispielsweise noch nie erlebt, weil da steht in der Landesverfassung drin, dass die Regierung von der SPD geführt werden muss. also von daher würde ich... Aber ja... Wir können sagen, in Thüringen ist es der Fall. Demokraten aller Länder vereinigt euch, außer in Bremen, da machen sie Sozialdemokraten. Ja. Gut, aber fassen wir zusammen. Rein mathematisch gibt es keine Regierung, die eine Mehrheit hat, außer die AfD und die CDU zusammen. Die AfD und die BSW zusammen. Sonst gibt es keine Zweierkonstellation, die eine Mehrheit bekäme. Mhm. Und ohne die AfD zu regieren, würde benötigen, dass alle anderen zusammen sich tun zumindest. Und das, obwohl in diesem Landtag nur 5 Parteien drin sitzen. Ja. Also da hätte ich doch lieber Weimarer Verhältnisse. Ja, was halt noch viel krasser ist, ist ja, dass der Bernd ja eigentlich seinen Wahlkreis verloren hat Und eigentlich die AfD sogar 33 Direktmandate geholt hätte. Mit dem Haken, Höcke hat 2 Unterschriften nicht geleistet für Direktkandidaten. Ja. Und deswegen durften die beiden Direktkandidaten nicht antreten in ihrem Wahlkreis. Und deswegen hatte die AfD quasi in 2 Wahlkreisen keine Direktkandidaten im Staat. Ja, die als sicher galten, womit Herr Höcke es wohl nicht geschafft hätte. Ja, ein Schelm, wer böses denkt. Ja. Das, ja, das ist, das sind so diese Zufälle, wie das Leben so spielt. Man kennt das, man vergisst irgendwie eine Unterschrift. Und dann ruft einen der zuständige Mensch vom Amt oder von der Bank halt an und dann hat man keine Zeit ranzugehen. Und wenn man dann endlich zurückgerufen hat, dann ist leider die Frist verstrichen. Ja, das sind die menschlichen Schicksale, die wir wochenlang jetzt noch in der bunten lesen können. Ja, naja, es sind ja vor allem 2 Wahlkreise, die relativ nah aneinander waren. Das ist dann halt auch nochmal sowas, wo du dann merkst, ah, okay, vielleicht hat er da bisher nicht mehr geschafft, die Unterschriften zu leisten. Das waren nämlich, glaube ich, 2 mit W, also. Verrückt. Ja, ja. Also Fakt ist auf alle Fälle, genau. Er kann noch Ministerpräsident, also er möchte ja Ministerpräsident werden. Das kann er im Notfall wahrscheinlich auch mit der absoluten Mehrheit nicht werden, außer er kriegt die BSW dazu. Aber mit der einfachen Mehrheit könnte er es schaffen, wenn die Linken ihren Kandidaten aufstellen, die CDU ihren Kandidaten aufstellen, die BSW keinen Kandidaten aufstellen. Dann hat er mit 32 Stimmen, ja. Ja, es wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Aber was diese Koalitionsfrage so angeht, habe ich 2 sehr interessante Umfragen noch gefunden zur Landtagswahl Thüringen, nämlich die, wie fänden Sie eine Beteiligung an der nächsten Landesregierung? Da gab es in Sachsen noch eine interessantere Umfrage, die haben sie für Thüringen nicht durchgeführt, aber auch hier war sie sehr schön. Sie haben nämlich gefragt, wie fänden Sie eine Beteiligung der AfD an der nächsten Landesregierung und wie fänden Sie eine Beteiligung der BSW an der nächsten Landesregierung? Mhm. Und auf die Frage, wie man eine Beteiligung der AfD fände, gab es 40% gut zu 57% nicht gut und BSW 44% gut zu 50% nicht gut. Verstehe ich das jetzt richtig, dass der Wunsch der Thüringerinnen und Thüringer ein Bündnis zwischen AfD und BSW ist? Also die 40%, die eine Seite wollen gerne, dass die Linksextremen an der Macht sind und die andere, dann wollen 40%, dass die AfD an der Macht ist. Also entweder sind das die gleichen Leute oder das sind die gegenseitigen Lager und die Hufeisentheorie hat endlich doch zugeschlagen. Na, ich stelle mir ja bei der BSW immer noch die Frage, sind das jetzt eigentlich Linke? Oder was sind das genau? Also ist das jetzt einfach nur ein Ausschluss aus der Linkspartei? Oder sind die quasi alle aus der Linkspartei ausgetreten, haben dann bemerkt, dass sie gar nicht links sind, sondern einfach nur BSW sind? Weil im Grunde der Maschinenpark der BSW, also diese ganzen Roboter, die sich die Sarah da zusammengesucht hat, die sind ja eigentlich alle aus der Linken rausgecastet. Also das ist ja quasi der Linksausstoß-Restposten, den sie irgendwie mitnehmen konnte. Ja, es gibt so ein paar Ex-SPDler noch in der ganzen Truppe, aber ja, es ist vorwiegend Reste der Linken. Ja, wobei die Rest-SPD-Mitglieder sind ja eigentlich auch nur Leute, die nicht schnell genug den Linksparteiantrag stellen konnten, bevor jetzt dann doch die BSW gegründet wurde. Also die wären wahrscheinlich in ein, 2 Jahren auch bei der Linkspartei gelandet. Ja. So, entsprechend, eigentlich ist die BSW ja quasi der Restposten der Linken. Warum tut jetzt allerdings Frau Muhammad Ali so, als wären sie so satisfaktionsfähig für die CDU? Und die CDU tut auch so, als könnte man mit denen ja jetzt reden, weil da gibt es zumindest noch keinen Unvereinbarkeitsbeschluss. Was man übrigens auch noch dazu sagen muss, es gibt einen klaren Beschluss der CDU, nicht mit der Linken sich zu tun. Es gibt aber nur eine Brandmauer, also nur warme Worte, nicht mit der AfD zu kooperieren. Da gibt es keinen Parteitagsbeschluss, nichts Fixes, das sind nur warme Worte. Merken wir selber, ne? Welche Fälle sind dir in den letzten Jahren untergekommen, wo Parteien komplett auf eine Person zugeschnitten worden sind? Wie heißt die Partei von Putin? Einiges Russland. Ja, einiges Russland. Die AKP, die PiS-Partei. Da tust du PiS tatsächlich Unrecht. Da gab es 3 Parteimitglieder, auf die Ding zugeschnitten wurde. Aber die einen waren geklont, also. Ja, das war ein bisschen geschummelt, das stimmt. Es gibt noch eine Partei, die zwischenzeitlich Liste Kurz hieß. Ja. Es gibt die Liste Pilz. Oh, die Liste. Ja, die Liste Pilz war aber tatsächlich, die war nie so erfolgreich. Nein, es gibt die Republikaner. Und jetzt denk mal drüber nach, bei wem Jens Spahn zuletzt immer feuchte Träume bekommen hat. Dann verstehst du vielleicht den Konnex, warum die CDU gerne mit dem BSW sprechen möchte. Wer war denn bei den Republikanern das Aushängeschild? Schönhuber? Hieß der Schönhuber? Nee. Dietmar Schönhuber war ein CSUler, oder? Nicht die Republikaner. Ach so, du meinst die Amerikaner? Ja. Republikaner. Ach so, ich dachte gerade, wer war denn bei den Republikanern in Deutschland das Aushängeschild? Und das wäre jetzt dann doch ein bisschen lange her. Ja, okay, ich verstehe deinen Punkt. Aber trotz allem, Sarah Wagenknecht ist einfach deutsche Trumpf. Das ist auch zu linken. Die im Quartett, die wäre super Trumpf. Ich habe Carsten Linnemann noch nicht sagen hören, there are fine people on both sides. Ja, aber Carsten Linnemann ist dafür auch nicht zuständig. Das ist mehr so die Aufgabe, wie gesagt, von Jens Spahn ist dafür zuständig, die Republikaner abzukulten. Das heißt, der wird demnächst auch BSW-Beauftragter. Okay. Wie kriegen wir eine... trotz allem, man braucht in Thüringen die Linken. Sonst wird's nix. Das ist das Witzige. Wenn du die Linken nicht mit einbindest, hast du 44 Stimmen dagegen und 44 Stimmen dafür. Das reicht halt nicht. Du brauchst wirklich alle Stimmen. Ansonsten hast du eine Minderheitsregierung, die geduldet werden muss von AfD oder von Linken. Der Witz ist ja, ich kann jetzt mal so aus dem tagesaktuellen Nähkästchen hier, aus dem kommunalpolitischen plaudern. Es gibt in der großen Kreisstadt nebenan, die ja nicht die Kreisstadt ist, aber wo der Stern eine gewisse Rolle spielt, da gibt es tatsächlich einen linken Abgeordneten, der auch im Bundestag gesessen hat für die Linke. Und wir hatten ja jetzt Kommunalwahl und es gab die konstituierende Sitzung des Gemeinderates und zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates hat eben jener kommunalpolitisch dann noch gewählte Abgeordnete der Linken rübergemacht zur BSW. Okay. Also von daher würde ich mal sagen, es besteht noch Potenzial. Ja gut, aus der Linken sind ja ganz viele immer in andere Parteien. Du hast ja auch Leute von den Linken gehabt, die dann zur Öko-Links gegangen sind. Ja. Also ich glaube... Also zum Ditfurth-Lager. Oh Gott. Die Jutta Ditfurth-Partei Deutschlands. Auch nicht. Naja, Öko-Links. Öko-Links ist Jutta Ditfurth. Ja, ich weiß. Nee, zu Jutta Ditfurth sage ich nichts. Aber Und ein ehemals treuer Hörer dieses Podcasts war ja Linken-Mitglied und ist ja dann auch zu Öko-Links gegangen. Ja, also wir werden ja auf jeden Fall, also wir haben bei der Linken massive Auflösungserscheinungen gesehen in letzter Zeit. Da wechseln jetzt auch die Vorsitzenden nochmal und dann wird diese Partei wahrscheinlich gar keine Rolle mehr spielen am Ende. Diese 13,1% gibt es ja auch nur, es gab da so die letzten Hoffnungen auf eine Machtperspektive, dadurch, dass man den Ministerpräsidenten gestellt hat. Und 8% von diesen 13% werden sich jetzt auch nochmal sehr deutlich umsehen und sich überlegen, ob sie was anderes machen wollen als Politik oder ob sie zur BSW wechseln. Naja, Fakt ist auf alle Fälle, wir sehen jetzt auf jeden Fall, ein Thüringen, das so überhaupt nicht regierbar sein wird. Gut, das war es ja bislang auch nicht und dafür hat es erstaunlich lang gehalten mit der Minderheitenregierung. Aber ja, ich denke auch, halt also gucken, spätestens, wenn da der erste Haushalt Mario beschlossen wird, dann wählen die einfach nochmal. Jo. Und wir kommen in ein Land, das möglicherweise auch demnächst nochmal wählt, nämlich Sachsen. Da gilt nämlich die Landesverfassung und die sagt, dass wenn nach 4 Monaten neu gewählter Landtag, glaube ich, entweder nach der, 4 Monate nach der Wahl oder 4 Monate nach konstituierender Sitzung, muss der Landtag einen Ministerpräsidenten wählen. Ja. Hat er dies nicht getan, löst sich der Landtag von selbst auf, automatisch, und es wird neu gewählt. Okay. Wir müssen über Sachsen 2 Dinge noch sagen. Erstens, es gab tatsächlich durch die Veränderung der Software und das veränderte Rechnungsmodell, man hat ja da nach Dehond gewählt bisher und jetzt macht man es nach Saint-Lagu. Ja. Also die Sitzverteilung wird anders berechnet. Ja. Du nimmst einfach einen anderen Teiler. Es geht um Rundungsregeln. Ja, du hast einen anderen Divisor und irgendwie. Der Hund ist im Prinzip, es wird immer abgerundet. Und Saint-Lagu ist, es wird mathematisch gerundet. Jo. Auf alle Fälle, ja, wobei du musst immer gucken, mathematisch runden kannst du auch nicht immer, weil ist am Ende ja trotz allem auf die 120 Sitze rum. Dann hat das System noch andere Unterregeln. Das gilt auch für Dehond. Und genau. Ja, was im Prinzip passiert ist, ist ja eigentlich kein Softwarefehler, sondern irgendjemand hat oben im Auswahlmenü vergessen, dass wir nicht mehr nach Dehond, dass Sachsen nicht mehr nach Dehond wählt, sondern nach Graf von Monte Cristo und hat dann nicht auf Graf von Monte Cristo umgestellt. Gut. Auf alle Fälle, dieses Saint-Lagu hat dann auf einmal nochmal ein anderes Ergebnis gehabt, woraufhin der Landeswahlleiter erstmal eine Korrektur anmelden musste und sagen, ja, nee, stimmt, die Einwände von, ich glaube, Wahlrecht.de hat sogar darauf hingewiesen und ein paar andere Schlaumeier. Die haben recht und dementsprechend ist die Wahlverteilung so, wie sie jetzt ist. Mit dem ganz großen Witz, dass jetzt ja sogar noch aufgetaucht ist, dass es wohl Wahlfälschung gab bei dem Thema Briefwahl. Die Behauptung das kommt immer. Nee, es gab wohl tatsächlich Wahlzettel, die überklebt wurden. Da wurde tatsächlich das ausgemalerte, das gekreuzte Feld überklebt mit einem Kleber und dann wurde für die Freien Sachsen gestimmt. Und ich glaube, wenn du siehst, dass Leute für Freie Sachsen gewählt haben, dann könnte es durchaus sogar diese Wahlrechtsmanipulation geben. Also es waren CDU-Stimmen, die jeweils dann für die Freien Sachsen irgendwo gelandet sind. Das heißt, die Nazis haben die Wahl manipuliert. Ja, genau. Was natürlich doppelt bitter ist, weil die Nazis das ja immer als das Argument wählen, dass die Linken es eigentlich tun. Wobei man dazu sagen muss, ich bin übrigens gar kein Fan von der Briefwahl. Ich verstehe die Bequemlichkeit. Ich verstehe den Luxus, ich verstehe die Planbarkeit, zu sagen, okay, ich habe heute gewählt, ich muss nicht am Wahltag wählen. Aber ich bin immer noch ein großer Fan von dem, was in der Verfassung steht. Und da steht nämlich auch eine direkte Wahl. Und direkt heißt, du bist da. Also persönlich. Ich glaube nämlich tatsächlich, es gibt sicherlich in einigen baden-württembergischen Familien auf der Alp oben, gibt es sicherlich den Patriarchen, der da sitzt und sagt, so Freunde, wir bestellen alle per Post Wahlunterlage und dann stimmt die ganze Familie ab. Alle. Gemeinsam. Und wir sind ein CDU-Haushalt und wir wählen alle CDU. Anders würdest du, glaube ich, auf der Alp auch gar nicht mehr diese CDU-Zustimmungen bekommen. Ich glaube, der Bauerssohn, der würde nicht mehr CDU wählen. Ja, der hat nämlich seinen E-Roller und dem ist das nämlich auch schon ein bisschen, also der hat schon verstanden, dass die Energiewende sein muss. Ja, das verstößt übrigens gegen den Geheimnisgrundsatz der Wahl. Nö, geheim? Doch, ja klar, nein. Wenn wir alle die Wahlunterlagen bestellen und jeder in seinem stillen Eckchen sein Kreuz hinsetzt, dann ist das ja total legitim. Ist auch egal, was der Vater sagt. Ja, aber ich will nur drauf, es ist geheim, wenn es jeder für sich machen würde, wenn jeder sich seine Wahlunterlagen kommen lässt. Ja, aber ja. Es ist schon mal nicht mehr, es verstößt schon automatisch gegen direkt, wenn du nicht mehr direkt vor Ort bist. Nein, verstößt es nicht. Direkt heißt, dass deine Stimme direkt für den Abgeordneten geht. Und dass du direkt die Stimme abgibst, dass du es bist, der das Kreuzchen sitzt. Genau. Was in dem Fall nicht verletzt ist, weil solange er das Kreuzchen sitzt, ist das faktisch so. Ist ja genauso, wie du jemanden psychisch massiv unter Druck setzen kannst, dass er sich nicht traut, was anderes zu stimmen, selbst wenn er nicht mit in der Wahlkabine ist. Kannst du ja auch nicht ausschließen. Da wird der Geheimnisgrundsatz verletzt. Also ich sehe da eher die direkte persönliche Anwesenheit als verletzt, aber gut. Dann müsste die Wahl länger dauern. Ich finde, du kannst in einer freiheitlichen Demokratie, den Wert der Freizügigkeit hochhält, nicht verlangen, dass alle alle ihre Leben so planen, dass sie an dem Sonntag daheim sind und in ein Wahlkreisbüro gehen können. Deswegen gibt es ja die Ausnahme, aber wenn du jetzt so einen Anteil an Briefwahl hast, dann ist es ja tatsächlich schon nicht mehr so, dass die Planbarkeit irgendwie gegeben sein muss. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass das auf eine fundiertere Wahlentscheidung hinausläuft und sich Leute nicht diesen grässlichen Wahlkampf-Endspurt geben. Ich habe die Hoffnung, dass der irgendwann wegrationalisiert wird dann auch, dass ich nicht mehr die letzte Woche vor der Wahl von 20 Leuten in der Fußgängerzone belästigt werde, die mich mit ihren linken sektiererischen Ideen zuheulen. So, gehen wir es von unten nach oben schnell durch. Wir erwähnen sie auf jeden Fall. Die FDP mit 0,9%. Dann werden hier geführt die Freien Wähler mit 2,3. Die werden deswegen geführt, weil es tatsächlich ein Direktmandat gab für die Freien Wähler in Sachsen. Mhm. Dann kommen wir zu den Linken, die mit 4,5 aus dem Parlament ausscheidet. Die Grünen mit 5,1 drin, werden allerdings sowieso sowohl wie die Linken auch drin gewesen, denn es gibt zwei Direktmandate für die Linken und für die Grünen. Für die Grünen im Westen von Leipzig, in einer schönen Gegend, einer sehr grünen, schönen Gegend, in einem wunderschönen Bereich. Ist das deiner? Wo schöne Menschen wohnen, intelligente Menschen. Und der Aussicht. Die Mehrheit der Stimmen hier ist zwar tatsächlich für die Linken, aber das Direktmandat ging an die Grünen-Kandidatin. Okay. Die allerdings über die Liste auch reingekommen wäre, weil sie war auf Platz 5. Und bei 7 Stimmen kannst du dir ausrechnen, selbst wenn es 2 andere Direktmandate gewesen wären, wäre sie mit auf Platz 5 trotz allem sicher drin gewesen. Ja. Genau. Das zweite Mandat für die Grünen gab es übrigens in Dresden. Die beiden Direktmandate für die Linken gab es wo? Leipzig? Ja, natürlich, beide in Leipzig. Leipzig Mitte und Leipzig Mittlerer Osten oder sowas? Mittlerer Osten? Mittlerer Osten ist Iran. Gut. Ich glaube, Leipzig, Mittlerer Osten oder sowas. Also auf alle Fälle gab es zwei Direktmandate in Leipzig. Chemnitz ist natürlich rabenschwarz. Mhm. Das Umland um Chemnitz ist blau. Mhm. Also ja, Mai. Chemnitz halt, also verlorenes Terrain. Da kriegst du auch keine Zivilisation mehr hin. Dann geht's weiter mit der SPD. 7,3. Die BSW ist mit 11,8 am Start. Und dann kommen die beiden Dickschiffe, die AfD mit 30,6 und die CDU mit 31,9. Würden wir jetzt davon ausgehen, dass Herr Kretschmer seine Kenia-Koalition fortsetzen möchte mit den Grünen und der SPD, käme er mit 41 Sitzen plus die 10 von der SPD und den 7 von den Grünen auf 58. Er braucht 61, um zu regieren. Nimmt er die Freien Wähler noch mit an Bord, reicht's auch nicht. Die BSW und die Linken zusammen haben 21, mit der AfD sind es 61. Das heißt auf Deutsch, aus dem AfD-BSW-Linken-Bereich muss er mindestens eine Partei mit an Bord nehmen oder sich von irgendwem dulden lassen. Das heißt auf Deutsch, er wird 4 Monate brauchen, bis er eine Koalition irgendwie zustande kriegt. Dann wird sich der Landtag auflösen und dann wird neu gewählt. Möglicherweise. Also ich sehe zwei. Müssen wir dann noch drüber reden? Können wir das dann nicht lassen? Ich sehe zwei Optionen für Sachsen. Also der Sachse nuschelt ja ein bisschen. Ja. Das heißt, wir können da einfach, also Winfried Kretschmann hat ja sowieso keine Lust nach der nächsten Legislaturperiode. Der ist anschlussfähig für alle. Der kann da einfach hingehen, der kann irgendwie parteiloser Expertenministerpräsident werden oder Ministerpräsidentin meinetwegen auch. Der kann Lothar Späth aus dem Grab zurückholen. Dass wir Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger in den Osten exportieren, hat ja gute Tradition. Also das wäre die eine Option, die nicht so realistische, aber die sehr witzige. Die andere wäre ja, also Michael Kretschmer ist ja dafür bekannt, dass er den Bart in der Politik wieder salonfähig gemacht hat und dass er gerne in Moskau auf Sofas sitzt, um mit Wladimir Putin zu telefonieren. Wenn ich die Parteien durchgehe, mir überlege, wer von denen noch gerne in Moskau auf Sofas sitzt und mit Wladimir Putin telefoniert, dann spricht eigentlich nichts gegen eine Koalition aus CDU, BSW und SPD. Und eigentlich können wir dann tatsächlich Sachsen auch an Weißrussland verkaufen oder sowas. Ja, das Schöne ist ja, Kretschmer hat ja auch während des Wahlkampfs die ganze Zeit die Grünen gebasht. Also er hat ja quasi dem großen Grundsatz des großen Friedrichs treu gedient. Der Feind ist der Grüne. Mhm. Und dementsprechend hat er die Grünen gebasht. Sie haben es trotzdem ins Parlament geschafft. Und ja, im Grunde muss er jetzt ohne sie regieren. Also jetzt mit den Grünen regieren wäre ja quasi so ein, ja, es sähe seltsam aus. Klar. Deswegen, ja klar, es wäre eigentlich konsequent, quasi die SPD und die Betonstalinistenpartei. Ja, also da würde auch zusammenwachsen, was zusammengehört, finde ich. Also du meinst, BSW ist also quasi ein rechter Auswurf aus der Linken und dementsprechend fast schon wieder bei der SPD. Ja, grundsätzlich denke ich, kann man das so sagen. Ich glaube, das Einzige, worin sich SPD und BSW unterscheiden, ist, also die SPD möchte grundsätzlich gerne Menschen mit geringen Einkommen und die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, grundsätzlich gängeln und ausbeuten. Mhm. Und die BSW möchte das auch grundsätzlich, aber halt nicht, wenn sie einen deutschen Pass haben. Okay. Das ist so, ja, das trifft. Das ist so der Unterschied. Okay. Ich habe witzigerweise die Berliner Runde zu dem Thema gesehen. Das war ein Fehler. Nein, sie war sehr unterhaltsam. Es war trotzdem ein Fehler. Ich finde, sowas sollte man keine Reichweite geben. Wollen wir über die 8 Kandidaten kurz dort sprechen, die das Ganze besprochen haben? Oh ja, denn, unbedingt. Also das war ein Träumchen. Es war ein Träumchen. Wir müssen hier transparent machen, dass ich die Berliner Runde nicht gemacht habe, weil da wahrscheinlich Nazis drin gesessen haben. Und ich finde, die einzige Gelegenheit, um mit Nazis zu sprechen, ist vor Gericht. Aber das darf ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk halten, wie er möchte. Gut, also ich fasse kurz die einzelnen Parteien einfach nur zusammen anhand einzelner Aussagen. Es gibt ja 8 Parteien, die im Parlament sitzen. Möglich, ja. Ja. Moment. Fangen wir ganz. Ja. Gibt's nicht 9? Was hat denn die Südschleswigsche Wählervereinigung zum Wahlergebnis in Thüringen zu sagen? Im Bundestag sitzen die Südschleswiger nicht. Ja, doch. Mit einem oder 2 Abgeordneten. Dann sind sie in der Berliner Runde nicht vertreten. Leider. Das ist gleich mal Frau Maischberger eine E-Mail schreiben. Die macht es nicht mehr, das war eine andere. Ich kann trotzdem Frau Maischberger eine E-Mail schreiben. Also fassen wir es kurz zusammen. Also, wir hatten Frau Mohammed Ali. Nicht zu verwechseln mit Herrn Mohammed Ali. Ja, Cassius Clay. Sie heißt aber auch nicht Frau Cassius Clay. Auf alle Fälle, Frau Mohammed Ali hat quasi mehr oder weniger die These vertreten, dass es ja durchaus vollkommen in Ordnung war, ganz, ganz viel Außenpolitik auch in Thüringen und in Sachsen im Wahlkampf zu besprechen. Denn es würde ja die Menschen auch interessieren. Es wären ja auch lokale Themen zur Sprache gekommen und die Sarah wäre ja auch vor Ort gewesen, um über lokale Themen zu sprechen. Das war der Standpunkt der BSW. Der Standpunkt der Linken. Ja. Der war, dass ihre Partei ja auf jeden Fall noch lebt und die dringend und tralala und und überhaupt und Marx. Marx war für die Linke da. Nee, ich weiß nicht, wie die Dame heißt. Die ist, brauchen wir aber auch nicht mehr. Ich glaube, die Linken dürften demnächst Geschichte sein, was das Thema angeht zumindest. Also sie wird wahrscheinlich mit dem nächsten Wahlvorstand auch neu ausgewählt werden. Okay. Als was ist die parlamentarische Geschäftsführerin? Weil es gibt bei den Linken, glaube ich, keine Generalsekretärin, ne? Die haben keine Generalsekretärin, ja, die haben eine ich glaube, bei denen heißt das Geschäftsführerin, ja. Gut, kommen wir zu den Grünen. Da war natürlich Frau Bühning anwesend. Muss man die kennen? Emily Bühning, ja. Grüne Jugend, oder? Auf alle Fälle sagte sie, die war sie auch mal, auf alle Fälle war der Standpunkt der Grünen, dass viel nicht so schlimm gewesen wäre, wenn man nicht während des gesamten Wahlkampfs viel Grünen-Bashing gemacht hätte und sich vielleicht eher so auf Themen beschäftigt hätte und nicht so auf die Grünen eingedroschen hätte und sich vielleicht so ein bisschen gegen die Nazis gesetzt hätte als auch gegen die Grünen. Das war so der Punkt der Grünen. Ich springe mal ganz schnell rüber zur CSU. Martin Huber, das Generalsekret vom Söder Markus, der sagte, naja, die Annalena Baerbock ist ja eine der größten Gefahren für die innere Sicherheit und Robert Habeck wäre der Sargnagel für ganze Industriebranchen. Ja, ich möchte an dieser Stelle anmerken, das ist der Grund, warum Olaf Scholz in seiner unendlichen Weisheit Annalena Baerbock zur Außenministerin gemacht hat, weil dann kann sie keine so große Gefahr für die innere Sicherheit mehr sein. Sie ist dann nämlich meistens nicht da. Doch, das ist das Problem, dass sie ja quasi die Einreise quasi von außen. Ach, die bringt immer irgendwelche Thai-Boys von ihren Auslandsreisen mit oder was? Also ich sag nur, das war die Position, die Martin Huber zentral vertreten hat. Ich springe nochmal zurück zu Frau Bühning. Frau Bühning sagte also, es wäre gut gewesen, wenn man den Wahlkampf nicht auf Grünen-Bashing gesetzt hätte. Ich fand, das war so herrlich. Martin Huber sagte nicht viel. Aber das, was er sagte, war zentral immer die gleichen Sprechblasen und immer gegen Grün. Ja. Also, ja. Dann hattest du diesen Kevin, den du schon erwähnt hattest irgendwann mal. Ach, Kevin lebt noch. Kevin hat sich lange nicht mehr gemeldet. Der ist immer noch Generalsekret der SPD. Und der hat natürlich einfach nur zugegeben, dass die SPD nicht so wirklich gut abgeschnitten hat. Ja, gut. Aber dass man jetzt natürlich dass man jetzt natürlich trotz allem im Bund gucken muss, dass man noch die sozialen Punkte in der Koalition abarbeitet, ja, die noch offen sind. Wo du dann auch denkst, okay, wir reden gerade über Sachsen und Thüringen und Kevin Kühnert sagt, ja, wir müssen im Bund noch. Gut. Ja. Dann war Herr Csizeray da von, wie hießen die? Ich hab sie schon wieder vergessen. Die Liberalen. Ach, die Freien Wähler. Alter, Moment, warum sind denn die im Bundestag? Nein, also die FDP. Ah. Die FDP sprach quasi auch relativ viel über Migrationsbekämpfung und dass man dafür aber gar keine Kohle braucht, sondern da müssen einfach nur Sicherheitsaspekte beachtet werden. Also man muss einfach Sicherheit und so weiter und so fort. Was ich sehr interessant fand, die Kommunen knirschen und schlagen Alarm bei allen Dingen. Ich glaube allerdings nicht, dass die Kommunen Alarm schlagen, weil sie überfordert sind mit Migranten, sondern weil sie überfordert sind mit der Finanzierung der ganzen Scheiße. Ja, weißt du, ja, und das Problem, das liegt einfach nur daran, dass da zu viele sind und wenn man die mehr und konsequent abschiebt, dann haben die ja auch kein Geldproblem mehr. Genau, dann haben die Kommunen auch definitiv keine Probleme mehr. Die müssen auch keine Schulen sanieren, die müssen auch sonst irgendwie nichts machen, müssen sie überall alles überhaupt nicht. Nö, die müssen ja nur Migranten. Genau. Vor allen Dingen Thema in Thüringen. Migration, zum Thema Migration sagte Carsten Lindemann sehr, sehr viel. Daraufhin sagte Herr Baumann von der AfD, naja, die CDU hat ja eigentlich die Punkte der CSU, der AfD schon übernommen. Also CSU, AfD. Ist da noch Trennschärfe drin? Nein. Nein, oder? Okay. Also die CDU habe ja die rechten Positionen längst übernommen, insbesondere in migrationspolitischen Dingen. Daraufhin wälzte sich Lindemann so zwischen Merz-Populismus, den er irgendwie so, nee, so meint es, aber der Merz gar nicht. Eigentlich meint er es ja anders. Und eigentlich meint es der Merz genau so. Aber es ist trotz allem nicht die Position der AfD. So, wenn du die Berliner Runde gesehen hast, gehst du aus dieser Berliner Runde mit einem Thema, nämlich Migration. Und dann stellst du dir die Frage, warte mal, es ging um Thüringen, es ging um Sachsen und wir haben Probleme im Bund, die weit noch drüber über das Thema Migration gehen. Warum haben wir jetzt eigentlich wieder 45 Minuten über Migration gesprochen in der Berliner Runde? Weißt du, was das eigentlich Traurige an der ganzen Sache ist? Dass offenbar in dieser Berliner Runde offensiv festgestellt wurde, dass die CDU Positionen besetzt, die man guten Gewissens als rechtsextrem bezeichnen kann. Und dass es dafür nicht die klassischen Vertreter gebraucht hat, die sowas eigentlich markieren sollten, sondern dass die AfD-Vertretung das getan hat. Naja, im Grunde sagt die AfD ja, ja klar, ihr habt jetzt unsere Position, also seid ihr jetzt auch rechtsextrem. Viel Spaß damit. Man muss noch dazu sagen, um einfach mal ganz kurz noch ein richtig schönes Messer in die Rippen zu rammen, auch wenn Messer ja jetzt verboten sein sollen. Solange es nur 5,5 Zentimeter Klinge hat, ist es in Ordnung. Ein richtig fieses Messer in die Rippen von Parteiprogrammen. Es gibt Menschen, die wollen den Verfassungsschutz abschaffen. Ja. Unter anderem auch die AfD. Ja. Die AfD möchte also das Organ abschaffen, das sich gegen islamistischen Terrorismus stellt. Ja. Ich dachte nur, ich sage das noch zum Ausklang dieses Podcasts, weil... Naja, also das liegt doch auf der Hand. Weil wenn du keine Behörde mehr hast, die islamistischen Terror bekämpft, dann kannst du halt davon ausgehen, dass der islamistische Terror in diesem Land ansteigt und damit hast du mehr Agitationsmasse. Ja, nur kannst du nicht wirklich guten Gewissens sagen, ja, wir bekämpfen den Terrorismus, wenn du die bekämpfende Instanz abschaffst. Ja, aber nein, so weit denkt der Wähler nicht. Weil der sieht ja nur islamistischer Terror und die müssen alle weg und deshalb machen wir die Grenzen zu. Das ist, also von daher ist das nur gut und richtig von der AfD. Ja, das ist halt Politik durchgespielt. Das eigentlich, weißt du, wer eigentlich der Gewinner der Wahl ist? Ich habe mir schon überlegt, ob Friedrich Merz tatsächlich der Gewinner der Wahl ist, weil die CDU nicht abgeschmiert ist und damit seiner Kanzlerkandidatur nicht so viel im Weg steht. Terror. Ja, gut. Der Terror ist der Gewinner der Wahl. Wenn du bedenkst, dass der Terrorismus der 70er Jahre unter anderem dafür gesorgt hat, dass Flughäfen zu extremen Sicherheitszentren wurden, dass Flugzeuge nicht mehr einfach so betreten werden können, sondern du einen riesen Sicherheits- und Security-Apparat und Überwachungsapparat davor brauchst, den musst du finanzieren, den musst du aufrechterhalten. Das ist alles nicht so ohne. Es ist immer mit Aufwand und Pi und Pa und Po verbunden. Wenn du dann noch siehst, dass nach 9-11 die Regeln nochmal mehr verschärft wurden, du sitzt zwar dran und denkst so, warte, welchen genauen Sinn hat's, aber du hast am Ende halt trotz allem das Tütchen, in das du deine komischen Flüssigkeiten reinfüllen musst. Oder eintüten musst. diesen ganzen Aufwand, den hast du obendrauf. Es geht also nicht nur um die Leute, die bei dem Terrorakt gestorben sind und die Perversion des Terrorakts, sondern auch um den langfristigen Schaden, den sowas anrichtet. Das Ding in Berlin ist, du musst jetzt jedes Mal am Breitscheidplatz, du musst jetzt überall Poller hinstellen. Weil wenn du irgendwo Menschenmengen hast, musst du immer Poller hinstellen, weil du jederzeit die Angst haben musst, dass Menschen mit einem LKW irgendwo reinrumsen. Du wirst in Zukunft immer irgendwo die Idee haben, dass jemand mit einem Messer um die Ecke kommen kann. Und mal ganz ernsthaft, weißt du, was viel schlimmer ist? Du kannst heutzutage eine Glasflasche nehmen, zerdeppern und schwuppsdiwupps hast du einen Flaschenhals in der Hand, mit dem du auch Menschen aufschlitzen kannst. Jetzt wird natürlich jeder sagen, ja, warte mal, jetzt hat die Elite ja erklärt, wie man Terrorismus macht und wie man Leute umbringt. Ja, genau, benutzt, bitte gebt keine Biergläser mehr aus, bitte benutzt kein Glas mehr, sondern macht Plasteflaschen. Überall, immer und überhaupt. Weil mit Bierdosen kannst du ja Weißblechdosen, kannst du auch wesentlich gefährlicher und pfui. Ne? Ja, also mit Plaste ist am ungefährlichsten. Und Currywurst bitte immer schon geschnitten und Döner auf Stadtfesten bitte auch nicht mehr, weil da ist ein Schwert vor Ort. So, mit anderen Worten, du musst dir nur überlegen, wo kannst du die Perversion wieder herziehen, wo kriegst du dann doch eine Waffe her, wo kannst du dann doch irgendwie Dinge einfach so einsetzen, dass du möglichst nicht nur den Schaden anrichtest, sondern auch nachhaltig Dinge beschädigst. Angst, Schrecken und langfristige Kosten. So funktioniert Terrorismus leider. Und wer immer sich damit beschäftigt hat, wird die Frage, wer der Gewinner dieser Wahl ist, leider auch wahrscheinlich da sehen, dass er sagt, naja, der Terrorismus hat gewonnen, denn der nachhaltige Schaden, der bei dieser Wahl durch dieses Thema eingetreten ist, ja, ist eben da. Gut, so eine richtig gute Laune-Folge. Aber wir hatten ja zum Glück einen kleinen Aufmunterungsposten davor. Dementsprechend, das war's von uns, unsere kleine Wahlnachlese oder Wahlnachlese, wie ihr es auch haben wollt. Gute Nacht Sachsen, gute Nacht Thüringen, adieu Deutschland. Das Zahlenende singt jetzt wahrscheinlich noch die Nationalhymne, liest noch aus der Verfassung irgendeinen netten Artikel vor und hängt dann die Fahne ab und dann ist Feierabend hier. Tschüssing. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Macht's gut.